Weißt du, ich habe einen Schluck zu viel getrunken. Und dann diese Primel. Und ich weiß, wenn die kein Wasser kriegt, dann geht die ein wie eine Primel. Deswegen trink lebendiges Wasser. Du brauchst lebendiges Wasser, um zu leben. Du brauchst lebendiges Wasser, um zu leben. Sonst gehst du ein wie diese Primel. Du gehst ein wie diese Primel und du vertrocknest und dann bist du nämlich keine Frucht am Weinstock, dann bist du eine getrocknete Rosine, eine Zibebe. Mann, das ist gut, weißt du, das ist das, was uns ausmacht, das, warum wir Freude haben, kennst du den Grund der Freude? Kennst du den Grund der Freude? Weißt du, der Grund unserer Freude? Ist das neue Leben. Das neue Leben. Weißt du, wir haben neues Leben. Neues Leben. Weißt du, das hat uns Hesekiel, hat es schon prophezeit. Ha! Weißt du, er hat prophezeit, er hat gesagt, Gott hat gesagt, er wird uns ein neues Herz geben. Er wird das alte Herz aus unserem Inneren nehmen, das steinerne Herz. Weißt du, ein steinernes Herz, das steht für Tod. Und dann gibt er uns ein neues fleischernes Herz und das steht für Leben. Und dann gießt er seinen Geist in unser Innerstes. In unser Innerstes. Seinen Geist in unser Innerstes. Ins Innerste. Lass das mal rein, weißt du, in dein Innerstes. Ins Innerste. Ins Innerste. Ins Innerste. Weißt du, er hat es nicht nur prophezeit, er hat dieses Versprechen hat er eingehalten. Er hat Jesus Christus geschickt. Der hat uns dieses Leben gebracht. Jesus Christus hat uns neues Leben gebracht, indem er das alte ans Kreuz gehängt hat. Er hat es getötet, er hat es weggenommen, es ist fort. Und jetzt sind wir, weißt du, wir sind in ihm. Und wenn wir in ihm sind, steht geschrieben, dann sind wir eine neue Schöpfung. Wir haben neues Leben. Weißt du, und dann steht geschrieben, das Alte ist vergangen. Ist vergangen. Das Alte ist vergangen, es ist nicht mehr da. Und jetzt hör gut zu. Hör gut zu. Da musst du vorher noch mal einen Schluck nehmen. Da steht geschrieben, siehe, Neues ist geworden. Siehe, Neues ist geworden. Jetzt kommt's drauf an, auf was wir sehen. Weißt du, ich habe lang Ausschau gehalten um mich rum und habe nichts Neues gesehen. Und ich habe auch an mir nichts Neues gesehen. Aber weißt du, es steht geschrieben im Wort Gottes, das Geheimnis dieses neuen Lebens, er hat es uns offenbar gemacht. Es ist Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit, sein Geist in uns. Wir haben Christi Sinn. Wir haben Christi Sinn. Weißt du, wir denken wie er. Wir fühlen wie er. Weißt du, das Beste ist, dass er, indem er seinen Geist in unser Herz gegossen hat, hat er uns fähig gemacht, dieses neue Leben zu leben. So sein wie er. So sein wie er. Weißt du, wir sind es. Wir sind es. Wir sind es tatsächlich. Wir haben es schriftlich. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Es ist Jesus Christus. Es ist die Wahrheit. Weißt du, ich habe mich entschieden, der Wahrheit zu glauben. Ja, ich glaube echt, das ist eine gute Entscheidung. Das kann ich dir empfehlen. Weißt du, du musst nicht weiß ich wo suchen und weiß ich wo hinschauen und wo ich was ich weiß, wo du hingehen musst. Nein, du kannst in dich gehen. In dich gehen. Du nimmst das Wort, schaust es an. Weißt du, und das ist ganz wichtig, wenn du das Wort liest, wenn du es hörst, wenn du es anschaust, wenn du es liest, wenn du es verinnerlichst, dann ist es ganz wichtig, dass du von diesem Öl trinkst, von diesem frischen Wasser, von dem lebendigen Wasser, weil nur dieses Wasser, dieser Strom, den er ständig weiß, er ist ständig zur Verfügung, wenn du den in dein Innerstes lässt, dann wird dieses Innere in dir, in das du jetzt hineinschauen sollst, wenn du in dich gehst, dann wird es lebendig. Dann spricht es auf, dann blüht es auf, dann kommt es hervor. Weißt du, dann bist du, wer du wirklich bist. Dann kommt deine wahre Identität heraus. Dann kannst du zeigen, zeig her deine Füße, zeig her deine Schuhe, zeig her, lass sehen. Die Welt will dich erkennen, die Welt muss dich sehen, die Welt muss dich sehen. Weißt du, sonst gibt es keine Ernte. Es gibt keine Ernte, ohne dass die Welt dich sieht. Wenn wir alt sind, so wie die in der Welt auch, dann machen wir keinen Unterschied. Dann sind wir nicht sichtbar. Aber dieses Öl, dieses lebendige Wasser, dieses, oh, oh, weißt du, alles Trockene wird da erfrischt. Alles Runzliche geht da weg. Weißt du, das ist die Braut ohne Makel und ohne Runzeln. Das ist die Braut, voll getränkt mit Jesus Christus, voll getränkt mit seinem Geist, voller Saft und voller Lebenskraft, blühend stehen in der Herrlichkeit im neuen Leben. Weißt du, wir sind da, um in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Und das geht wie geschmiert, wenn wir schmieren. Amen. Weißt du, es ist gut, wenn wir voll des Geistes sind. Wenn wir einfach betrunken sind im Heiligen Geist. Weißt du, das ist unser Wein. Das ist dieser neue Wein. Das ist dieser neue Wein. Und von dem trinken wir. Und da sind wir hemmungslos. Weißt du, weg mit deinem guten Ruf, weg mit deinem Ansehen, weg damit, wie stehe ich denn da, weg damit, was denken denn die anderen von mir? Weißt du, einfach weg damit. Warum wollen wir denn immer so gut dastehen? Warum wollen wir denn unsere menschliche Würde bewahren? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur eines, ich will trinken. Ich will trinken von diesem neuen Wein, von diesen Strömen des Heiligen Geistes. Oh, komm, trink, trink, trink, trink. Weißt du, trink heute so, wie du noch nie getrunken hast. Weißt du, dieser neue Wein ist ein guter Wein. Der spült alles raus. Der spült alles raus. Weißt du, spült alles raus. Weißt du, der spült alles raus. Alles raus, was dich beschweren will. Wenn noch Steine auf deiner Seele liegen, wenn dich was bekümmert, wenn dich was bedrückt. Weißt du, dieser neue Wein, der ist so hochprozentig. Das ist, oh, das ist 100%. Weißt du, es sind diese Ströme des Lebens, Fluten des Lebens, Fluten der Freude, Fluten, weißt du, Sorgen ade, Kummer ade, ade, ade, ade, ade mit allem, was nicht zu uns gehört. Weißt du, du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, wie die Irme auch gesagt hat. Neues ist geworden. Und das Neue ist ein Leben im Fluss des Heiligen Geistes, gefüllt mit diesem neuen Wein. Weißt du, du hast neue Kleider bekommen. Keine alten Kleider trägst du mehr, sondern du hast neue Kleider bekommen. Du lebst in der Gegenwart Gottes. Und da, wo Gott ist, weißt du, da ist Fülle. Fülle, Fülle, Fülle, Fülle an Leben, Fülle an Freude, Fülle an neuem Wein, Fülle an neuem Wein, Fülle an neuem, Fülle, weißt du, Fülle, und Fülle heißt, füll dich mit der Fülle, füll dich mit seiner Fülle, weißt du, du füllst dich nicht mit irgendeinem Fusel. Sondern du fühlst dich mit deinem Herrn, mit dem Fluss seines Geistes. Weißt du, für deine Seele mag das manchmal herausfordernd zu sein, wenn du immer trinken sollst. Manchmal denkst du vielleicht auch, ach, ist das kindisch, was die da machen? Oder warum machen die das? Aber weißt du, das ist nicht kindisch. Weißt du, das ist nicht kindisch. Sondern wir sind wie Kinder. Wir trinken von dem, was unser Herr heute Abend für uns vorbereitet hat. Und heute Abend möchte er, dass wir trinken, wie wir noch nie zuvor getrunken haben. Weißt du, so ein richtiger neuer Wein mit 100%, der macht auch deinen Verstand frei. Da gehen die Gedanken, da gehen die quälenden Gedanken. Und da kommt Neues, da kommen gute Gedanken. Die Gedanken, die Gott denkt. Ah, da siehst du klar, weißt du, da siehst du klar. Da ist Klarheit für dein Leben. Da weißt du, was deine nächsten Schritte sind. Oh, Ich glaube, heute Abend ist jemand da, der vor einer Entscheidung steht und nicht weiß, was er machen soll. Und wenn du das bist, dann trink. Dann trink. Weißt du, dann trink. Trink. Trink. Trink. Trink. Oh, weißt du, dieser neue Wein, das ist so was Gutes. Ich glaube, ich muss mir da mal ein paar Flaschen abfüllen und in meinem Keller lagern. Aber weißt du, was mir einfällt? Es geht auch nicht. Weil alles, was von Gott ist, ist frisch. Überführung. Überführung. Wenn der Wein des Geistes fließt, kommt da Überführung. Ja, das heißt, warum will ich Wein im Keller lagern? Naja, ich will was auf die Seite schaffen. Ich will was bunkern. Also heißt es, wow, ich kann meinem Herrn noch mehr vertrauen. Ich glaube, da ist was, wo mir der Heilige Geist sagt, Astrid, da kannst du mir noch mehr vertrauen. Oh, ich liebe diesen Wein. Ich liebe diesen neuen Wein. Komm, trink noch mal ein Schlückchen. Trink noch mal ein Schlückchen. Weißt du, es geht immer noch mehr. Es geht immer noch mehr. Wenn du meinst, es reicht schon, du bist schon gut gefühlt, dann sage ich dir, es geht noch mehr. Es geht noch mehr. Komm, trink noch ein Schlückchen. Komm, ich fordere dich heute heraus. Ich fordere dich heraus. Trink, komm Wolfgang, trink. Trink, trink. Ja, Jutta, trink. Trink, trink, weißt du, das Weinhaus ist eröffnet. Ströme, Ströme fließen, Ströme, Ströme, Ströme. Halt nicht inne, halt nicht inne, halt nicht inne. Oh, halt nicht inne. Wer kommt jetzt? Ja, also letzten Sonntag, da hat mal beim Lobpreis Gott zu mir was gesagt. Und zwar, da ging es ja auch um Trinken und Füllung. Ne? Im Lobpreis kann man sich auch sehr gut füllen. Und da hat er gesagt zu mir, trink noch mehr. Und dann sagt er, weißt du, du bist schon gut voll und so, ist wunderbar, aber mein Umfeld muss noch getränkt werden. Mein Umfeld, sagt er, wenn du noch mehr trinkst, dann geht ja noch mehr ab, auch in deinem Umfeld. Und das ist der Grund, warum wir jetzt noch mal mehr trinken. Für unser Umfeld. Unser Umfeld. Also, Gott möchte unser Umfeld wirklich absolut tränken, absolut tränken, unser Umfeld. Also da habe ich wirklich noch trockene Orte bei mir gesehen und ich habe schon gemerkt, das wird schon besser, es wird wirklich schon besser, also trinkt man nochmal. Es wird wirklich, und es ist dann auch angenehmer, wenn das Umfeld auch so schön bewässert ist, gell? Das blüht dann auf. Also unser Umfeld braucht es ganz, ganz dringend. Und jetzt muss ich noch was erzählen. Also nach der Konferenz, das war der Hammer. Ich habe einen Comic-Traum gehabt. Das war so schön. Also da waren einige, also ich glaube auch die Gemeinde so dabei. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, mein Pastor war auch dabei. War auch eine, ja, als Comicfigur. Und das war sowas. Das war nur lustig, das war nur witzig in dem Traum. Das war wirklich der Hammer. Ich bin dann morgens aufgestanden und dann ich war so witzig drauf. Schon morgens um 6 witzig drauf sein. Und es ging durch den ganzen Tag durch im Geschäft. Da konnte mich gar nichts irgendwie touchen oder so, weil ich so gut drauf war. Also so witzig, so irgendwie so, ja. War also wirklich ein witziger Comic. Und dann am Tag da drauf war das dann nicht mehr so. Und dann war der Morgen wieder so. Und dann, oh nee, ich will nicht mehr so. Ich will wieder das Witzige, wieder mein Comic-Traum. Und dann hat Gott gesagt, ja, du hast nicht, weil du nicht bittest. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich möchte es wieder. Ich möchte es jeden Morgen. Und jetzt habe ich es. Ich muss nie wieder so mufflig morgens aufstehen. Ich bin da gleich so witzig drauf und Gott ist so lustig und das macht so Spaß. Das ist toll. Wir müssen einfach immer, ja, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Also da gibt es so viel mehr, also so viel mehr jetzt auch in dem, wo wir jetzt sind oder so. Das ist so, ja, das Leben ist schon morgens, wenn du aufstehst, ist schon da. Und Gott hilft dir auch, aber wie gesagt, bittet und es wird euch gegeben werden, gell? Ja, und Irina hat ja das vom Weinstock, gell, und Rebe, und da ist auch so ein schöner Bibelvers noch, wenn wir in ihm sind und sein Wort in uns ist, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch werden. Und das will ich euch auch noch weitergeben. Hey, bittet wirklich mehr. Bittet mal mehr. Wenn da noch irgendwas in deinem Umfeld ist, bitte einfach drum. Der Herr schenkt es uns. Das ist jetzt da. Das schenkt es uns jetzt voll. Bittet, werdet voll. Wow. Bittet wirklich um alles. Ihr könnt wirklich um alles bitten für euch. Wirklich. Und er gibt es euch. Oh, da gibt es euch. Wirklich. Oh, ist das schön. Er gibt es uns. Du hast dieses neue Leben. Dieses neue Leben ist dein Leben. Kein altes Leben mehr, kein schlechtes Leben mehr, kein dunkles Leben mehr, kein schmutziges Leben mehr, kein schlechtes Leben mehr. Gutes Leben, neues Leben ist deins. Deins ist das gute Leben. Oh ja, oh ja. Oh, und da ist dieser Strom wirklich vom Thron. Dieses Leben ist dieser Strom, wo du drin wirklich schwimmen kannst. Und in dem Strom ist alles, was du brauchst. Da ist alles, was du brauchst in diesem Strom. Wirklich alles. Oh ja, aber halt nicht fest. Halt nicht fest an der Seite. Und vor Angst oder so, dass irgendwas nicht gut sein kann oder so. Sondern lass wirklich los. Lass wirklich los. Und ich habe so gesehen, dass der Heilige Geist ist wie so ein Schwimmreifen. So ein rot-weiß gestreifter Schwimmreifen, auf den wir sitzen können. Und der zieht uns in diesem Strom einfach. Wir können da ganz entspannt sein. Wir können ganz entspannt sein. Der Heilige Geist führt uns und leitet uns und ist unsere Schwimmhilfe. Unsere geistige Schwimmhilfe. Spring einfach rein, spring einfach rein. Lass alles los. Zieh die Rucksäcke aus mit den Steinchen, mit Ängsten, mit Zweifeln. Lass es einfach aus dem Wasser draußen. Das hat gar keinen Sinn. Lass es draußen. Das bringt gar nichts. Bringt gar nichts, außer dass es halt ein bisschen strenger geht. Aber sonst bringt es gar nichts. Tu es einfach weg. Oh, vertraue deinem Papa, der ist so gut zu dir. Vertraue ihm, der ist so gut zu dir. Es gibt es gibt keinen besseren als unseren Papa. Oh, und er hat alles wirklich, er hat das beste Leben für dich vorbereitet. Oh, er hat Fülle, Fülle, Fülle. Oh, Fülle in Finanzen für dich, er hat Fülle in Beziehungen für dich, er hat Fülle, oh, er füllt dein Innerstes gerade jetzt. Leg mal deine Hand auf deine Brust, dein Papa füllt dich gerade jetzt, überall, wo du Mangel hast. Oh, wo Mangel ist in deinem Leben, der Papa füllt sie jetzt auf. Oh, er füllt sie jetzt auf. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr, dass du jetzt jeden Mangel wirklich auffüllst, egal woher es kommt, Herr. Oh, danke, Herr, dass du jeden Mangel füllst. Oh, danke, Herr, dass alles weggeht. Dass alles weggeht, was oh, schwer ist, Herr. Oh, danke, Papa, dass du deine Kinder berührst, deine liebenden Kinder, danke, dass du sie berührst. Oh, danke, dass du Fülle gibst. Fülle. Oh, Herr, ich danke dir für Fülle. Freude. Oh, danke. Oh, deine Tochter, die Prinzessin ist da. Oh, danke, Papa. Oh, danke, dass du alles Schwere nimmst. Oh, alles Schwere wird leicht. Alle Steine werden zu Gold in deinem Leben. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Frisches Wasser schwemmt alles weg. Alles wird weggeschwemmt. Alles, was schwer ist, geht weg. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir geben uns dir ganz hin. Wir lassen alles los. Wir lassen los von unseren eigenen Werken, wir lassen los von Ängsten, wir allen Zweifel. Lass einfach allen Zweifel jetzt los. Lass ihn jetzt los, wirklich. Oh, danke, Jesus, dass du wirklich unser Versorger bist, dass du unser Liebhaber bist, dass du unser bester Freund bist. Danke, Jesus. Wir werden nie Mangel haben. Wenn wir bei dir sind, haben wir nie Mangel. Nie Mangel. Und wenn du denkst, dir fehlt irgendwas, dann komm zurück zu Jesus. Geh zurück in seine Gegenwart, nimm noch einen Schluck vom frischen Wein. dann ist alles viel leichter. Oh, danke Jesus für deine Liebe. Oh, danke Jesus. Oh, du bist da. Oh, Jesus, du gehst von Person zu Person in diesem Raum wirklich und dienst jedem. Danke Jesus für deine Berührung. Danke Jesus für deine Umarmung. Danke, Jesus, für deinen Trost. Danke, Jesus, dass du da bist und deinen Kindern dienst. Oh, ich danke dir so sehr, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Oh, und wir geben dir alles hin. Wir geben dir alles hin, Herr. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Oh, ja. Neue Entschiedenheit, dir alles hinzugeben, kommt jetzt wirklich. Nichts anderes zählt mehr, außer du, Jesus. Wir geben dir alles hin. Alles, was wir noch zurückhalten haben, geben wir dir jetzt hin, weil du es wirklich besser machst als wir. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Wow. Weißt du, wenn du alles loslässt, dann, weißt du, dann ist wie der Raum offen, weißt du, dann ist kein Hindernis mehr da, weißt du, es ist nicht so, dass Gott irgendwie weit weg ist und du musst dich da vorbereiten, sondern du musst einfach loslassen, dann ist es da, weißt du, dann ist es da. Ich habe heute, oder schon vorhin schon die ganze Zeit das Wort Herrlichkeitsträger, weißt du, du bist ein Herrlichkeitsträger. Gibt da so Pullis, habe ich gesehen, wo das draufsteht. Aber selbst wenn du den Pulli nicht hast, du bist ein Herrlichkeitsträger. Weißt du? Und weißt du, ich meine, ich habe mir so gedacht, was ist ein Träger? Weißt du, ein Träger, der trägt das mit sich rum. Und weißt du, ich meine, die Herrlichkeit wird ja auch oft übersetzt als irgendwie eine Schwere oder ein Gewicht. Aber weißt du, das ist jetzt nicht irgendwie was du schleppen musst. Oh ja, ich schleppe die Herrlichkeit mit mir rum. Nein, weißt du, Jesus sagt, mein Joch ist sanft und leicht. Weißt du, das heißt, weißt du, in ihm oder in der Herrlichkeit ist auch die Kraft, es zu tragen. Weißt du, ich musste vorhin dann auch so in die Geschichte von König Arthur und so denken. Ich hab's, weiß nicht, ob ich es ganz richtig zusammenkriege, aber ich habe es irgendwann mal im Film gesehen, da war das so, da war es irgendwie, da gibt es dieses Schwert, dieses Excalibur und irgendwie ist es in so einem Stein drin und keiner kriegt es raus. Und der es rauskriegt, der ist dann würdig, König zu sein oder so, ist der Hintergrund. Und weißt du, und dann der König Arthur, der kann das dann halt rausziehen, weißt du, und der hat da nicht irgendwie sich angelegt und gezogen und gezogen, bis es rauskam, sondern der hat es einfach gegriffen und es kam raus. Und weißt du, so ist es mit dir, weißt du, die Herrlichkeit, weißt du, und keiner konnte das halten, weißt du, keiner konnte das auf Dauer tragen, weißt du, die haben auch Tempel gebaut und Gebäude gebaut oder die Israeliten haben ja auch den Tempel gebaut, dass Gott da oder die Herrlichkeit da wohnen konnte, aber das war auch nicht von Dauer, weißt du? Und deswegen, weißt du, es konnte man nicht halten. Man konnte Gott nicht irgendwie so bei sich behalten. Aber weißt du, bei dir wohnt er, weißt du? Bei dir ist er drin, weißt du? Und du trägst diese Herrlichkeit. Und weißt du, nicht weil du jetzt was so Tolles gemacht hast, sondern weil es Jesus für dich möglich gemacht hat. Weißt du, so trägst du die mit dir rum, weißt du? Die ist in dir und du trägst sie einfach überall, wo du hingehst, weißt du? Du kannst gar nicht, weißt du, kannst gar nicht, selbst wenn du nicht so toll wie die Manuela aufwachst. selbst wenn du vielleicht auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit noch den ganzen Autofahrern hinterher krummelst und was weiß ich. Und alles läuft nicht gut. Weißt du, du trägst trotzdem die Herrlichkeit mit dir. Du trägst es trotzdem mit dir. Es ist in dir. Du trägst es mit dir. Es ist einfach da. Weißt du, du musst es dir manchmal nur bewusst machen. Und manchmal einfach loslassen. Einfach nicht so, weißt du, nicht dich in deinem Kopf so verkopfen, so irgendwie, ja, dir alles Mögliche zu denken, ja, ist ja alles nicht so oder was. So, interessant, bei der Konferenz habe ich am Sonntag Joshua übersetzt und dann kam er auf mit diese Gerüche, die jetzt da sind, der Zimtgeruch, der ist jetzt da. Haben ein paar auch gesagt, zu riechen, so und so. Irgendwas in meinem Verstand, ich riech nichts. Und ich habe es dann aber stehen lassen und gesagt, ja, okay, dann ist ja gut und so. Aber irgendwann konzentriert sich wieder aufs Übersetzen, bist du ganz woanders und dann lässt es los. Und irgendwann, wie als wenn es selbstverständlich wäre, rieche ich, ja, es riecht nach Zimt. Also ich habe mich gar nicht so gewundert und irgendwann so, ja doch, ja. Und weißt du, du musst das manchmal loslassen. Weißt du, du kannst, wenn du irgendwie was rauspressen willst oder jetzt muss es kommen oder du kommst mit allen möglichen Bibelstellen und sagst deinem Arbeitskollegen, du musst dich jetzt bekehren, weil hier steht geschrieben. Nein, weißt du, manchmal kommt es einfach aus dir raus. Weißt du, manchmal ist einfach, du bist einfach da, du hast vielleicht nicht den besten Tag gehabt und trotzdem sagt dein Arbeitskollege, hey, du bist halt so locker, du bist halt so entspannt. Was ist los? Und weißt du, so kommt das raus, weißt du, du kannst natürlich auch, wenn der Herr dich führt, einfach auch eine Bibelstelle bringen oder so, muss ich nicht irgendwie, aber weißt du, wenn du es einfach loslässt, dann kommt es aus dir, weißt du, und dann kannst du auch drin eintreten, weißt du, ich meine, mach das auch, weißt du, nicht irgendwie so, ja, ich muss ganz gesonderte Bibelzeiten, baust da ein, wo es passt und dann, weißt du, streck dich aus nach dieser Ruhe auch, weißt du, wo es da ist, wo er da ist, weißt du, wo seine Gegenwart da ist. Weißt du, ich mache das zwischen meistens da, wo ich Ruhe Zeit finde, ist bevor ich an der Arbeit bin, noch auf dem Parkplatz, dass ich mich da ein bisschen ausstrecke, weißt du, dass ich da noch Zeit habe und dann alle drumherum steigen, so schnell sie da sind aus dem Auto, damit sie wieder schnell gehen können. So. Aber ich habe da einfach eine gute Zeit und dann gehst du viel, viel besser in den Tag, dann läuft es einfach auch viel besser. Weißt du, es läuft dann, weißt du, wenn du in dem drin bist, funktionieren die Dinge einfach besser. Deswegen, weißt du, leb da draus, weißt du, leb aus dieser, ja einfach, weißt du, musst du dir das mal so vorstellen, weißt du, du hast diesen, das heißt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, weißt du, das heißt, er ist in uns eingezogen und waren jetzt übers Wochenende in Berlin und waren da in diesem Pergamonmuseum und haben sie alle möglichen archäologischen Funde, unter anderem von Babylon, dieses Tor. Und weißt du, das waren alles eigentlich, das haben die alles gebaut für ihre Götter, die sie da hatten und das ist sehr prunkvoll, ruhmreich, auch noch nach heutigen Verhältnissen. Die haben das gar nicht alles reingekriegt, weil es zu groß war. Und weißt du, und die haben das so Riesendinge gebaut da. Und ich habe vorhin gesagt, das konnte schon, also ich meine, das waren irgendwelche Götzen, da war eh nicht viel. Aber weißt du, auch der Tempel von den Israeliten, der konnte auch Gott nicht auf Dauer halten. Und weißt du, wenn du der neue Bund ist ja der bessere Bund. Und das heißt, Gott ist aus diesem Tempel ausgezogen in dich. Weißt du, und ich glaube nicht, dass Gott irgendwie von so einem Tempel, der so majestätisch war, dass der in irgendwas Niederes zieht, sondern Weißt du, ich meine, ich bin ein paar Mal umgezogen in meinem Leben und ich bin immer in was Besseres eingezogen. Ich habe immer geguckt, dass es irgendwo ein Upgrade ist. Und weißt du, Gott hat nicht gesagt, okay, ja, ich habe euch so lieb, jetzt wohne ich halt in dir, auch wenn es nicht so toll ist. Nein, nein, weißt du, du bist der Tempel des Heiligen Geistes und das ist größer als der alte Tempel. Weißt du, das ist größer als der alte. Weißt du, du bist nicht irgendwer, weißt du, da ist auch eine Würde drin, da ist auch, weißt du, und das ist auch... Weißt du, du bist der Tempel des Heiligen Geistes, du musst dir einfach mal bewusst sein. Weißt du, wenn du auch im Alten Bund guckst, was da, das war nicht einfach nur, okay, wir bauen da ein kleines Hüttchen oder irgendwie und dann kann da Gott drin wohnen. Das war ganz spezifisch, genau, und jedes Material musste genau die Zusammenstellung haben und es musste die Menge sein und in den Größenmessungen. Also ich will nicht der gewesen sein, der das damals gebaut hat. Das war, also wenn es in der Bibel steht, das klingt mega kompliziert, aber weißt du, es hatte eine ganz genaue Ordnung, es war alles perfekt abgestimmt irgendwo. Und weißt du, jetzt hat Gott gesagt, hey, jetzt wohne ich aber in dir. Weißt du, jetzt wohne ich nicht in irgendeinem Haus, sondern jetzt wohne ich in dir. Weißt du, da ist es noch besser abgestimmt. Weißt du, Gott hat uns ja eigentlich dafür geschaffen, dass er, weißt du, dass er in uns einziehen kann. Weißt du, wir sind wie geschaffen dafür. Und weißt du, nimm das im Glauben. Weißt du, es ist nicht so, wenn du, vielleicht spürst du es nicht immer. Vielleicht spürst du nicht immer Gott in deinem Leben. Aber weißt du, du musst wissen, hey, du bist dafür geschaffen, weißt du, Gott wollte das so, er wollte, dass er in uns lebt, dass er sich durch uns ausdrückt. Das heißt, wir sind dafür wie geschaffen, egal ob du es jetzt spürst oder nicht, du hast das in dir. Das ist einfach da und weißt du, kannst du einfach mitgehen und weißt du, kommt dir vielleicht mal blöd vor, kommt dir vielleicht mal irgendwie albern vor zu sagen, ja okay, jetzt lachen wir hier in der Gegend rum oder sagen sie, wir sollen irgendwas trinken. Aber weißt du, es ist real, weißt du, das ist echt. Weißt du, wenn du es mal probierst, das ist nicht nur so Spielerei, weil wir irgendwie Gottesdienst machen, sondern es ist echt, weißt du, es verändert dich auch. Weißt du, ich meine, ich komme mir manchmal, meine Seele kommt sich dann manchmal auch dumm vor, wenn ich denke, ja, jetzt trinken wir und so. Und dann macht man es halt irgendwie mit oder so. Aber weißt du, wenn du danach, du gehst danach halt verändert raus, weißt du, der Kopf ist leichter, du denkst nicht so viel, du bist fröhlicher, du hast einen ganz anderen Ausblick. Und weißt du, auch wenn du irgendwie Probleme vorhast, die Lösungen sind dann halt auf einmal da. Weißt du, ist jetzt nicht der Weg, okay, du musst 3 Minuten lachen und dann ist die Lösung da. Nein, aber weißt du, wenn weißt du, darfst kein Gesetz draus machen, kein Mechanismus draus machen, aber wenn du einfach loslässt und einfach es Gott machen lässt, weißt du, dann führt er es, weißt du, dann übernimmt er ja und dann wird's viel einfacher. Ja, dann wird's wirklich einfach, weißt du, es ist wirklich dieses Gewicht der Herrlichkeit, das du mit dir rumträgst, aber das macht's einfach. Ist vielleicht widersprüchlich, aber es macht's einfach. Und deswegen lass dich einfach drauf ein und wirklich, ja, lass deinen Verstand da nicht in den Weg kommen. Amen. Oi, oi, oi. Halleluja, ihr Lieben. Ja, komm, stoß nochmal an mit deinem Nachbarn. He? Halleluja. Come on. Oi, oi, oi, oi, oi. Weißt du, hier ist mehr als Nockerberg und als Oktoberfest und als was weiß ich was alles. Hier gibt's viel stärkeren Stoff, also von wegen 8% oder so, hey, come on. Oder 12% oder was weiß ich, Ruhm, keine Ahnung, 40%. Ja, von wegen, Halleluja. Wir haben zwar gehört 100%, ne? So ungefähr Spiritus on Steroids, ja. Schmeckt für den natürlichen Menschen vielleicht nicht immer so gut, aber ist sehr wirksam. Amen. So ist manchmal tatsächlich im Geist. Weißt du, ich habe die ganze Zeit jetzt, so die letzten paar Minuten, habe ich immer dieses Wort gehört heute Abend. Und ich glaube, das ist wirklich das, worum es geht heute Abend eigentlich, die ganze Zeit. Ich habe immer dieses Wort gehört, Substanz. Ja, es geht um Substanz. Weißt du, es ist wichtig, dass in unserem Leben als Christen Substanz ist. Amen. Substanz. Und heute, den Tag über, hatte ich diesen Bibelvers, wo es heißt, 1. Korinther 4,20 sagt Paulus, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und es ist ganz interessant, ich habe wirklich drüber nachgesonnen, habe es mir im Griechischen auch extra angeschaut, weil manche Übersetzungen, die versuchen es dann so ein bisschen passabler zu machen, diesen Vers, indem sie dann sagen, ja, das Reich Gottes besteht nicht im Worte machen, sondern in Kraft, nach dem Motto, wir sollen nicht nur labern, sondern es soll auch was bei rauskommen. Aber das Interessante ist, im griechischen Urtext steht da tatsächlich drin, also ganz wörtlich steht da drin, denn nicht im Logos ist das Reich Gottes, sondern in Dynamis. Nicht im Logos ist das Reich Gottes, sondern in Dynamis. Als ich das gelesen habe, war ich erstmal schockiert, dachte ich, meine Güte, kann das sein? Nicht im Logos ist das Reich Gottes. Das heißt immerhin, Johannes 1 heißt es, im Anfang war der Logos und der Logos war Gott und der Logos war bei Gott und Jesus ist der Logos und der Logos wurde Fleisch. Also wie kann das Reich Gottes nicht im Logos bestehen? Also Paulus, du machst hier wirklich eine extrem steile Aussage. Ja? Muss ich mir klar machen, wenn er sagt, das Reich Gottes besteht nicht im Logos, sondern in Dynamis. Also gesagt, Herr, es steht im Wort Gottes, also es muss Sinn machen. Ja, ich meine, Paulus durfte nicht einfach irgendwas in die Bibel reinschreiben, sondern da muss eine Inspiration dahinter sein. Warum, Herr, lässt du ihn sowas Extremes sagen, sowas Radikales? Und der Heilige Geist hat dann so zu mir gesprochen, hat gesagt, ja, weißt du, die Sache ist einfach die, der Logos ohne, und jetzt kommt das Wort wieder. Ich hatte heute den Tag über nicht das Wort, aber jetzt habe ich es heute Abend, weil es ist wirklich so. Halleluja. Der Logos ohne die Substanz ist noch nicht das Reich Gottes. Amen. Also du kannst letztendlich den Logos eigentlich nicht von Substanz trennen. Also du, und die Sache ist tatsächlich die, das hat er mir so gesagt, er hat gesagt, weißt du, du kannst 100% richtig predigen, du kannst 100% das Richtige sagen, du kannst das Evangelium voll verstanden haben, du kannst es korrekt predigen, du kannst die Lehre vollkommen auf der Reihe haben, 50 Jahre studiert haben und ganz sicher theologisch kann niemand und nichts irgendwas gegen das sagen, was du sagst. Und trotzdem kann es sein, dass hinter dem, was du sagst, hinter dem Wort keine Substanz ist. Aber die Substanz ist es, die den Unterschied macht. Amen. Weißt du, die Substanz verändert wirklich. Weißt du, hast du schon mal Predigten zugehört, wo du einfach gehört hast und dachtest, ja, total richtig, vollkommen richtig, absolut richtig. Aber wenn du einfach mal in die Atmosphäre reingefühlt hast, hat sich's, bevor er angefangen hat zu predigen und nachdem er gepredigt hat, hat sich's in keiner Weise anders angefühlt. Und dann gibt's noch krassere Beispiele, da fühlt sich's vor der Predigt besser an als hinterher. Verstehst du? Ja, dann hast du Logos bekommen ohne Substanz. Beziehungsweise die Substanz, die dahinter war, war offensichtlich nicht die Substanz Gottes. Weil die Substanz Gottes ist Dynamis, ist Kraft und wo Dynamis hinkommt, verändert sich immer was. Also deswegen hat Jesus gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Er hat nicht gesagt, an ihren Worten werdet ihr sie erkennen. Ihr werdet sie nicht daran erkennen, dass sie das Richtige sagen oder was sie sagen. Ihr werdet sie nicht an Worten erkennen. Sondern ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Aber was bringt Frucht hervor? Was verändert zum Beispiel Atmosphäre? Was bewirkt, dass du, wie der Josef vorher sagte, dass du irgendwo reingehst und vorher hast du den Kopf voll mit Sorgen und Gedanken und dann gehst du wieder raus und dann bist du leicht. Was bewirkt das? Dass jemand gesagt hat, mach dir keine Sorgen. Sorgt euch nicht so viel, Leute, es tut euch nicht gut. Also nur, dass jemand dir das sagt, das ist ja die Wahrheit, natürlich ist die Wahrheit. Aber diese Worte allein bewirken noch nicht unbedingt was, sondern das Entscheidende, was es braucht, ist die Dynamis dahinter, die Substanz dahinter. Und diese Substanz, die kannst du nicht aus dir selber heraus produzieren. Oder dass Menschen zum Beispiel, wir hatten es von unserem Umfeld, dass Menschen zum Beispiel wirklich eine Entscheidung für Jesus treffen, dass Menschen umkehren zu Jesus und sagen, jawohl, ich will Jesus. Wie wir es jetzt erlebt haben am Samstag in dem Einsatz im ukrainischen Flüchtlingsheim. 20 Leute etwa haben teilweise unter Tränen ihr Leben Jesus gegeben. Hey, das kannst du nicht machen durch die Worte, indem du sagst, hey, ihr seid so schlecht, ihr müsst euch bekehren oder indem du, keine Ahnung, auf die Tränendrüse so richtig drückst. Also eine von den Frauen, die da im Raum saß, die wir kamen rein, wir hatten noch überhaupt nicht angefangen. Keiner hatte irgendein Wort gesagt oder was gepredigt. Und da sagt sie schon, sagte, als ihr hier reingekommen seid in den Raum, da musste ich anfangen zu weinen. Ja, was ist das? Das ist die Substanz dahinter, sogar ohne Worte. Also ist Substanz, das ist das, was Paulus Dynamis nennt. Und das ist tatsächlich das, was das Reich Gottes überhaupt erst zum Reich Gottes macht. Es gibt gar kein Reich Gottes außerhalb der Substanz. Das heißt, du kannst den richtigen Logos haben, du kannst die richtigen Worte haben, du kannst das Richtige sagen. Ohne die Substanz ist das Reich Gottes noch nicht da. Das ist die Aussage, die Paulus machen will. Er will sagen, hey, du kannst vollkommen das allerbeste predigen, du kannst die allerbeste Predigt halten, aber wenn da keine Substanz ist, wo Leute hinterher sagen, hey, hinterher war ich, oder sagen wir so, vorher war ich depressiv, bedrückt, jetzt bin ich happy und fröhlich und leicht, oder wo Leute sagen, vorher hatte ich Schmerzen in meinem Körper, jetzt sind die Schmerzen weg, oder wo Leute sagen, vorher hatte ich diesen Angstgeist in meiner Seele drin, jetzt ist er weg. Amen. Vorher war die Atmosphäre bei mir am Arbeitsplatz. Ja, weißt du, du kannst ja Worte sagen, unabhängig davon, ob die immer fromm klingen. Aber wenn deine Worte Atmosphäre verändern vom Minus zum Plus, wenn deine Worte verändern von Hass zu Liebe, von Angst zu Kühnheit, von Bedrückung zu Freude, wenn deine Worte diese Veränderung hervorbringen, dann ist das Reich Gottes in eurer Mitte. Was hat Jesus gesagt? Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes in eurer Mitte. Mit anderen Worten, dann wird Kraft wirksam. Amen. Paulus sagt, ohne die Kraft, kein Reich Gottes. Das ist radikal. Und deswegen verwendet er sogar das Wort Logos. Ja? Weil radikaler geht es nicht. Ja? Weil ja, ich meine, wir sind Leute des Wortes, 100%. Amen. Also ich meine, ich liebe das Wort Gottes, ich liebe die Bibel und es ist, ja, und ich glaube, weißt du, ich glaube, dass im Wort Gottes enorme Power ist. Und doch ist es so, wenn das Wort Gottes über meine Lippen kommt oder über deine Lippen kommt und da ist nicht diese übernatürliche Substanz drauf, kein Reich Gottes. Ja, jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, ja, wie mache ich das, dass die Substanz drauf ist? Wie mache ich das? Muss ich vielleicht einmal ein bisschen lauter sprechen, damit mehr Substanz drauf ist? Sagt ihr, nein, es liegt nicht an der Lautstärke, wie laut jemand redet. Ja, was muss ich dann machen? Muss ich einfach ein paar mehr, keine Ahnung, muss ich ein paar mehr Witze einbauen, damit die Leute happy werden? Dann verwandle ich Depression in Freude. Aber weißt du, ohne Dynamis ist auch das, weißt du, du kannst Witze machen und dann ist Kurzfreude da, aber schon im nächsten Moment sieht alles schon wieder ganz anders aus. Also sowas wie die Manuela erzählt hat, dass sie erlebt hat, dass sie morgens aufwacht, einfach aus so einem göttlichen Traum heraus und den ganzen Tag diese Freudensubstanz sie begleitet, das kannst du nicht durch einen Witz erzeugen. Über den Witz lachst du einmal, vielleicht lachst du auch zweimal drüber, aber irgendwann mal, weißt du, wenn du dann wieder den gleichen Witz erzählst, dann sagst du irgendwann mal, ha, ha, ha, hab ich schon gehört. Ja, oder sagst du, ha, ha, ha, ho, ho, ja, okay. Ja, aber was macht das Entscheidende oder ja, wie kommt diese Substanz auf unsere Worte? Und da sage ich dir einen Schlüssel. Der Schlüssel ist Hingabe. Der Schlüssel ist, du erkennst an, dass du nichts bist aus dir selber. Dass du die Dynamis Gottes brauchst. Du erkennst an, dass du die Dynamis Gottes verzweifelt brauchst. Und gleichzeitig erkennst du an, das ist das Zweite, was du anerkennen musst. Du erkennst nämlich das Evangelium an. Das heißt, du erkennst an, dass die Dynamis Gottes jederzeit für dich da ist. Das heißt, du kannst sie dir jederzeit ziehen. Vor Jahren hat Gott mal zu mir gesprochen, ganz klar, und ich dachte damals, wow, das ist ja schon eine krasse Aussage, was Gott mir da sagt. Hat er zu mir gesagt, Georg, du hast jederzeit freien Zugang zu jeder Kraftwirkung, die du hier auf der Erde in irgendeiner Form brauchst. Sei das Wunderwirkung, sei das Heilung, sei das Freude, sei das, was weiß ich, Atmosphärenveränderung, was auch immer. Und damals dachte ich, wow, Herr, jetzt bin ich wohl befördert worden oder was? Ja, da dachte ich damals so, okay, wow, der Herr gibt mir Zugang, wow, ist ja der Hammer, dachte ich damals. Irgendwann habe ich festgestellt, das ist eigentlich das, was das Evangelium sagt. Und was eigentlich für jeden von uns gilt. Amen. Jesus hat den Weg frei gemacht. Jesus hat den Himmel aufgemacht. Wir haben freien Zugang zu jeder Zeit, zu jeder Kraftwirkung. Halleluja. Weißt du, im ersten Moment war ich fast ein bisschen in Gefahr, mir ein bisschen was drauf einzubilden, als Gott mir das gesagt hat. Ich dachte, oh ja, ich bin besonders auserwählt, ich habe zu jedem Zeitpunkt. Und dann habe ich gemerkt, hey, das gilt ja für jeden. Also das ist wichtig, dass du das anerkennst. Ja, es ist alles da, aber es braucht diese Hingabe. Es braucht diese, weißt du, nicht in so einem fleischlichen Sinn, sondern es braucht diese Anerkennung. Ja, ich brauche es. Eigentlich, es braucht, ich sag mal so, es braucht die Haltung der blutflüssigen Frau. Das ist es eigentlich. Das trifft es eigentlich voll. Ja, diese blutflüssige Frau, sie wusste, hey, ich brauche die Kraft Gottes. Niemand hat mir helfen können. Nichts anderes kann mir helfen. Kein Arzt kann es bewirken. Aber das, was Jesus hat, die Kraft Gottes, die Dynamis Gottes, das verändert mein Leben. Das brauche ich unbedingt, das brauche ich verzweifelt und dafür bin ich bereit, sogar in Kauf zu nehmen, dass ich vielleicht am Ende gesteinigt werde, weil ich mich als blutflüssige Frau durch die Menge gedrängt habe oder was auch immer. Dafür bin ich bereit, alles zu riskieren. Ich strecke mich danach aus mit dieser Entschiedenheit. Und gleichzeitig hat sie geglaubt, weil sie hat nämlich gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt werden. Amen. Das heißt, sie ist nicht nur so auf Verdacht irgendwie losgezogen, so nach dem Motto, ja, niemand sonst kann mir helfen, jetzt gehe ich halt zu dem, schau mal, was der kann. Ja, so Leute gibt es auch manchmal. Ja, habe ich schon oft im Heilungsdienst erlebt. Ja, kommen Leute und sagen, ja, der hat schon für mich gebetet und der Benny Hinn und der Reinhard Bonke und der was ist ich, was für alles. Und so, und jetzt bin ich hier. Und du spürst schon den geballten Unglauben. Sie sind zwar irgendwo verzweifelt, aber sie haben nicht die Erkenntnis, oder es ist ihnen nicht klar, hey, es ist alles da, sie können es nehmen. Sondern es ist mehr so ein Ding, so nach dem Motto, naja, was anderes hat er nicht geholfen, also probiere ich das mal. Aber so war die blutflüssige Frau nicht. Sie hat nicht gesagt, ja, jetzt probiere ich halt mal Jesus. Sondern gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Das heißt, sie hat mit diesem Hunger, mit dieser Entschiedenheit, mit dieser Verzweiflung und gleichzeitig mit diesem Glauben sich ausgestreckt. Und in dem Moment, bumm, hat Jesus gesagt, Kraft ist von mir ausgegangen. In dem Moment fließt die Kraft. Weißt du, und das ist das, was Paulus den Korinthern gesagt hat. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was du brauchst. Das ist das, was die Korinther gebraucht haben. Das ist das, was Paulus gebraucht hat. Weil ohne diesen Fluss der Substanz, ohne den Fluss der Dynamis Gottes, ist alles, was wir machen, im Endeffekt hohl und leer. Wir brauchen es unbedingt. Und gleichzeitig, es ist alles da. Halleluja. Das heißt, du kannst dich heute Abend, lass uns jetzt zum Schluss nochmal machen, lass uns einfach nochmal final, wirklich mit, manchmal, ja, es gibt ja so Sachen, ja, der finale Schuss oder so irgendwas, ja, der goldene Schuss, ja, so heißt es. Okay, also ich sagen schon mal, oh ja, die verführen zu Drogenkonsum. Nein. Nein, nein, im Gegenteil. Wir haben das absolute Gegengift. Halleluja. Wir haben das, was dich wirklich so high macht, dass du nichts anderes mehr brauchst. Ja, es ist die Dynamis Gottes. Und Gott möchte uns wirklich, oh ja, weißt du, du brauchst es. Hallo? Wenn auch irgendjemand denkt, na, ich weiß nicht, ob ich es wirklich so dringend brauche. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich sag dir, du weißt nicht, was morgen dir begegnet. Ich sag dir aber eins, du brauchst es. Du brauchst die Kraft Gottes. Diese Welt braucht so verzweifelt die Kraft Gottes. Schau dir doch die Welt an. Wie soll denn die Welt weiterkommen ohne die Kraft Gottes? Wo sind denn die Lösungen außer durch die Kraft Gottes? Wie soll's denn anders gehen? Du brauchst verzweifelt die Kraft Gottes und gleichzeitig sagt Jesus, hey, es ist alles da. Nimm dir es einfach. Berühr einfach den Saum meines Gewandes. Zieh es dir einfach. Komm, mach das einfach mal. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, für den Fluss der Dynamis-Power Gottes, Herr, der Substanz Gottes, Herr, die den Unterschied macht, Herr, die uns zu wirklichen, echten Weltveränderern macht, Herr, die uns zu Trägern des Reiches Gottes macht, die uns zu Bringern des Reiches Gottes macht, Herr, die um uns herum das Reich Gottes lebendig werden lässt, Herr, die um uns herum die Früchte hervorkommen lässt, Herr, in Form von veränderten Atmosphären, Herr, in Form von veränderten Leben, Herr, oh, in Form von Überführung und von Reinigung und von Heilung und von Buße und von Befreiung und von allen, von Zeichen und Wundern, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für die Substanz, die sich erweist, Herr. Oh, wir ziehen sie. Komm, lass uns einfach nochmal so richtig. Ai, ai, ai, ai. Also es ist immer wichtig, dass du immer sagst, jetzt. Weißt du, nicht sagen, oh ja, das mache ich dann zu Hause für mich. Nein, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Eieieiei. Rakaba. Auch du über Livestream. Halleluja. Jetzt ist deine Zeit zu ziehen. Der finale, der goldene Schuss, Halleluja, des Heiligen Geistes, der Substanz Gottes für dein Leben. Da muss jeder andere Dämon, da muss jede andere Macht, da muss alles andere von dir fliehen. In Jesu Christi Namen, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Oh, gib's mal deinem Nachbarn weiter nochmal. Halleluja. Gib ihm nochmal voll den Schuss. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Füll sie, Heiliger Geist. Halleluja. Alles andere muss dich verlassen. Jede andere Macht, jede andere Kraft, jeder andere Geist in Jesu Namen kommt jetzt raus aus dir in dem Namen Jesu Christi. Danke, Herr, für eine dämonenfreie Zone, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Dämonenfreie Zone, Herr. Oh, Shakarabasa, Karabasi, Karabasa, Karadadadadada. Oh, more. Shakarabasa, Karabasi, Karabasa, Karadadabasa, Karadadada. Oh, Rabasa, Karadadadadada. Oh, Rabasi, Karadadadadada. No, Sakarabasa, Karadadada. Oh, Rabasa, Karadadada. Oh, danke, Herr, für Dynamis, Herr. Danke, Herr, dass du deine Kinder füllst mit Dynamis, Herr. Dynamis, Herr. Dynamis, Herr. Halleluja. Wow. Wow. Und wenn sie dann den Logos weitergeben, Herr, dann ist Dynamis drauf. Dynamis. Wow. Auf übernatürliche, göttliche Art und Weise. Weißt du, du kannst es nicht immer im Verstand genau verstehen, was da passiert. Du musst es auch nicht verstehen. Weißt du, manchmal, weißt du, staune ich selber, wie die Dynamis, Kraft Gottes manchmal wirkt, wo du dann im Nachhinein merkst, wow, einfach anhand der Früchte merkst du plötzlich, wow, da hat die Dynamis Power Gottes gewirkt. Einfach jemand sagt einfach, ja, als du das gesagt hast, bin ich geheilt worden oder da ist ein Wunder passiert. Und dann merkst du, wow, da war die Dynamis Power Gottes. Also es geht nicht darum, was du fühlst, sondern es geht darum, dass du es aufnimmst. Halleluja. Und dass du es weitergibst. Darum geht's. Nichts sonst. Oh, Jesus. Oh, rakabakabakabakaba. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oh, oh ja. Halleluja. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Halleluja. Marcel, gib mir mal deine Hände, weil ich sehe einfach gerade wirklich Dynamis Power Gottes. Oh, Dynamis Power Gottes, die durch deine Hände fließt in Jesu Namen, wo du sie auf Menschen legst. Halleluja. Wo du Menschen berührst, vielleicht nicht mal in der Absicht zu beten oder so, sondern einfach Dynamis Power Gottes in deinen Händen. Du massierst Leute auch, oder? Sowas, ja? Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Oh, Jesus. Dynamis Power Gottes. Jesus. Wow, das werden Massagen, du. Halleluja. Oh, jetzt kannst du einen dreifachen Preis verlangen. Halleluja. Weil es nicht nur körperliche Veränderung ist, sondern Dynamis Power Gottes. Weißt du, das ist der Unterschied. Weißt du, du gehst in einen Raum rein und die Dynamis Power Gottes verwandelt den Raum. Du legst deine Hände irgendwo hin und die Dynamis Power Gottes geht rein. Halleluja. Substanz, Substanz, Substanz. Das ist, worin das Reich Gottes besteht. Das ist das Reich Gottes. Halleluja. Es besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Ja, ja, ja. Also so viel zu all den Richtungen im Leib Christi, die sagen, nur das Wort, nur das Wort, nur das Wort, bloß nicht die Kraft. Ich sage dir, du läufst Gefahr, das gesamte Reich Gottes zu verpassen. Völlig dran vorbeizugehen. Und neben dir will das Reich Gottes sich ausbreiten oder breitet sich aus und du hast keinerlei Anteil daran, weil du dich für das Entscheidende verschließt. Ui, ui, ui, ui, ui. Danke, Jesus. Ja, das ist auch Überführung in der Kraft Gottes. Halleluja. Rakavakada. Ja, weißt du, lass uns wirklich das Entscheidende zum Entscheidenden machen. Paulus sagt, was das Entscheidende ist. Er sagt, das Entscheidende ist die Kraft Gottes. Er sagt, das Wort vom Kreuz ist denen Torheit, die verloren gehen. Ja? Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das ist Torheit manchmal. Für die, die verloren gehen. Aber für die, die errettet werden, ist es Gottes Kraft. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, dass deine Kraft sich ausbreitet in dieser Zeit, Herr. Danke, Herr, dass deine Kraft sich ausbreitet in Deutschland, dass deine Kraft sich ausbreitet in Europa, Herr. Danke, Herr, dass deine Kraft die Welt verändert, Herr. Danke, dass deine Kraft die Atmosphäre verändert. Danke, dass deine Kraft die Herzen verändert. Danke, dass deine Kraft Zeichen und Wunder bewirkt, Herr. Danke, dass deine Kraft Menschen überführt, Herr. Danke, dass deine Kraft Menschen befreit, Herr. Menschen heilt, Herr, Menschen erneuert, Herr, Menschen zum neuen Leben bringt, Herr. Danke für deine Kraft, die ausgeht, Herr, durch deine Söhne und Töchter heute Abend hier, Herr, und die ganze nächste Woche und die nächsten Tage, Halleluja, wie nie zuvor, Herr. Danke für eine Explosion deiner Dynamis. Ja, Dynamis ist dafür da, um zu explodieren. Dafür ist es gemacht. Halleluja, das siehst du schon, es ist explosiv. Glory, glory, glory, glory, glory, glory, glory, glory. Also Gott hat dich dazu bestimmt, eine Dynamitstange zu sein hier auf dieser Erde. Also er will dich werfen. Also so wie früher haben sie Dynamitstangen geworfen, dahin, wo es explodieren sollte. Vorher ein bisschen Feuer dran und dann, Pew. Ja, so hat Gott dich, weißt du, so hat Gott dich bestimmt. Ja, eigentlich bist du nach deiner Bestimmung, bist eigentlich eine Dynamitstange, der Heilige Geist legt das Feuer dran und dein Leben soll eigentlich nichts anderes sein als ein Puh. Jesus hat dich hier auf diese Erde geschmissen, damit du explodierst. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Nicht einfach nur hier sofort dich hinglimmst, verstehst du? Vor dich hinköchelst oder so. Zu viele Christen, die köcheln sofort sich hin. Du bist nicht hier auf dieser Erde, um sofort dich hinzuklimmen, sondern du bist hier auf dieser Erde, um zu explodieren. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Glory. Amen. Der Tag der Freiheit ist da. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.